Deutschlandfunk Kultur Tonart. Die 80er Jahre waren nicht nur die Zeit der Schulterpolster und Föhnfrisuren, sie waren auch die Zeit der Sequencer, der Synthesizer und der Sampler. Die Musik der 80er, die wurde nämlich ganz klar bestimmt von den technischen Neuerungen, den Innovationen der Zeit und hatte einen ganz distinktiven, einen ganz eigenen Sound. Das hört man auch einem Song an, der heute vor 40 Jahren erschienen ist, In the Air Tonight von Phil Collins. Götz Steger hat sich mit diesem Song und auch mit dem Mann hinter dem Song beschäftigt. Der sympathisch hemdsärmelige Drummer, der mit der Kostümshow des Sängers Peter Gabriel nicht viel am Hut hatte und sich mit seiner wendig flinken Expertise oft gegen den Keyboard-Bombast und das dröhnende Taurus-Basspedal durchsetzen musste. Phil Collins bei Genesis in der ersten Hälfte der 70er. Was dann kam, ist Rockgeschichte. Peter Gabriel stieg aus, die Band suchte einen neuen Sänger und fand ihn auch. Nach langen Auditions entdeckte man die goldene Kehle hinterm Schlagzeug. Phil Collins übernahm den Job, mit ihm wurden die Songs kürzer, die Melodien eingängiger und Genesis gelangten Ende der 70er an die Spitze der Charts. Sein Bedürfnis nach unbefangenem Musizieren zum Selbstzweck ohne eine Riesenmaschinerie im Hintergrund befriedigte Phil Collins eine Zeit lang bei der Band Brand X. Typisch wuseliger Jazzrock, Marke späte 70er. Aber das Talent zur Eingängigkeit und Phil Collins' Fable für Soul, das wollte in eine Extraform gegossen werden. Warum also nicht ein Soloalbum, machten ja viele zu der Zeit. Keiner konnte ahnen, dass damit der Grundstein für eine der größten Popkarrieren überhaupt gelegt wurde. Das Album Face Value bot geschmeidige Balladen, funkig groovende Soul-Nummern und schwebend düster und anders als der Rest der Platte die Mega-Single In the Air Tonight. Was den Song heute historisch interessant macht, ist die hörbare Schnittmenge aus älteren analogen und neueren digitalen Soundzutaten, die ich mir hier im Folgenden ein bisschen näher ansehen und auch nachstellen möchte. Die bedrohliche Grundatmosphäre, hergestellt durch eine gelegentlich auftauchende verzerrte Gitarre mit ihrem Akkord, die aber auch wieder verschwindet, und diese Keyboardfläche, die die drei maßgeblichen Akkorde spielt, die die ganze Zeit bleiben und nur mal die Reihenfolge verändern. Uns interessiert ja der rhythmische Puls. Der stammt von der legendären TR-808, eine analoge rhythmische Drum Machine mit Kultstatus, weil sie so angenehm unaufdringlich und schmatzig klingt. Auch aus dem analogen Elektro-Baukasten kommt der Vocoder, der damals schon hinreichend bekannt war, durch vor allen Dingen Kraftwerk, die die Computerstimmen damit hergestellt haben. Ein Synthesizer, der sich ansteuern lässt von der menschlichen Stimme. Hier zum Beispiel mal die entsprechende Zeile aus dem Song. Well, I remember. Gut genug als Impuls, die Stimme kann man leise machen, es bleibt nur der Synthesizer. Soweit die aus damaliger Sicht schon vertrauten Elektrozutaten. Hier kommt ein neuer Effekt. Anfang der 80er Jahre setzte sich der Gated Reverb immer mehr durch. Ausgelöst durch diesen Song hier. Extremer Hall auf dem Schlagzeug, der einfach abgeschnitten wird durch ein Noise Gate. Eigentlich dazu da, um Störgeräusche zu vermeiden. Und hier als Verfremdungseffekt, um das Schlagzeug noch brutaler und knalliger erscheinen zu lassen. In the Air Tonight war nicht ganz das erste Mal, dass der Gated Reverb Drum Sound auftauchte. Phil Collins hatte kurz vorher auf Peter Gabriels drittem Soloalbum getrommelt. Hier war der Sound durch Rumspielen und Drehen an Knöpfen entstanden. Der Song Intruder gilt als die eigentliche Blaupause. Aber Phil Collins brachte mit In the Air Tonight den Sound in die Charts und als für jeden benutzbares Sample ein bisschen später auch in die Drum Machines und Keyboards. Für Musiker ein Moment der Verzückung. Der knallige, aufwendige Hightech-Sound aus den unbezahlbaren Luxus-Tonstudios, von dem man immer nur geträumt hatte, war jetzt auf Knopfdruck verfügbar. und der Pop der frühen 80er knallte und dröhnte im Gated Reverb Sound von Duran Duran bis Kate Bush und von Springsteen bis Bowie. Heute vor 40 Jahren erschienen ist der Song In the Air Tonight von Phil Collins und diesen Beitrag von Götz Steger, den können Sie auch noch einmal nachhören in unserer Mediathek unter deutschlandfunkkultur.de.